Vorwort. Dies ist ein Buch über Orte, die verschwunden sind. Viele von ihnen sind deshalb so spannend, weil dort Menschen etwas sehr Großes gebaut haben, wie den Ringwall von Otzenhausen. Sehr viel gekämpft haben, wie die Toten auf dem Gräberfeld von Nienbüttel zeigen, oder sehr reich geworden sind, wie die Menschen auf dem Altenberg oder in Rheinheim. All das geschah in einer bestimmten Zeit unter bestimmten Umständen. Kurzum, es ist in den Lauf der Geschichte eingebettet. Als ich noch zur Schule ging, war Geschichte für mich ein Fach, in dem man vor allem eines können musste: gut auswendig lernen. Man musste die Namen der Herrschenden und die Jahreszahlen in die richtige Reihenfolge bringen und konnte so relativ einfach, wie ich fand, eine gute Note bekommen. Ein Verständnis für Geschichte habe ich dabei nicht entwickelt. Es waren zu viele Namen, zu viele Daten und zu viele Zahlen. Sie haben den Blick auf den Kontext verstellt. Es gibt genügend Bücher, die Geschichte genauso erzählen. Ich möchte das nicht wiederholen. Einige Orte in diesem Hörbuch zeigen schon, wer wann wie gegen wen kämpfte. Sie erzählen Herrschaftsgeschichte nach. Wie das Militärlager im Hunsrück, an dem Cäsar den Kelten gegenüberstand, oder Qingdao, der nach dem Vorbild Wilhelmshaven gebaute einzige deutsche Überseehafen. Andere Orte habe ich gewählt, weil sie Auskunft geben über Details aus der deutschen Geschichte, die man sonst selten mitbekommt. Überall im Ostseeraum findet man zum Beispiel persische und zentralasiatische Münzen, die aus dem Mittelalter stammen. Wie sie dorthin gekommen sind, erzähle ich anhand von Görke in Mecklenburg-Vorpommern, wo man einen Münzschatz gefunden hat. Während der Nazi-Diktatur gab es über 30.000 Zwangsarbeiterlager. Wie soll man unter den Orten des Grauens einen auswählen? Ich habe mich für eine Waffenfabrik mit angeschlossenem Lager in Treuenbrietzen entschieden. Dort hat man Andrema-Matrizen gefunden, Datenträger im Verwaltungssystem der nationalsozialistischen Diktatur. Sie zeigen die logistischen Strukturen des Vernichtungsapparats. Die Auswahl unterlag keinen objektiven Kriterien. Ich habe Orte gewählt, von denen ich fand, dass sie besonders waren oder man von ihrer Geschichte etwas Ungewöhnliches lernen kann. Dabei habe ich versucht, Bekannte mit weniger bekannten Orten zu mischen. Es hätte auch der Schatz von Manching sein können, aber es sind die Münzen von Görke geworden. Statt Garzweiler steht nun Bräunsdorf exemplarisch für Orte, die der Kohle weichen mussten. Die römische öffentliche Toilette in Rottenburg fand ich erstaunlicher als den Römerschatz in Weißenburg. Dass es in der Grube Messel Fossilien in unglaublicher Zahl gibt, weiß man, aber dass es aus dem Geiseltal ähnlich beeindruckende Funde gibt, eher nicht. Statt von den Sprengtrichtern der US-Armee auf dem Görauer Anger in Bayern erzähle ich die Geschichte einer polnischen Enklave in der britischen Besatzungszone. Den Begriff Orte habe ich sehr weit gefasst. Manchmal schreibe ich über Siedlungen, manchmal auch nur über Teile davon oder über einzelne Gebäude. Nicht immer geht es um historische Relevanz oder um das bloße Verschwinden. Manche der Orte in diesem Hörbuch faszinieren durch ihre geografische Lage. Rungholt ist in einer Sturmflut untergegangen, weil es an der Nordseeküste lag. Die Sankt-Antoni-Hütte im Ruhrgebiet entstand dort, wo man das Eisenerz im Gras aufsammeln konnte. Weil ich Kuriositäten mag, sind hier wieder seltsame Orte versammelt, wie das Grab eines Hirsches aus der Zeit der Altsachsen oder dieser frühbronzezeitliche reiche und vermutlich ranghohe Mensch, der nun seine eigene Autobahnraststätte hat. Ich frage mich, ob es in der Steinzeit das Konzept einer Familie gab und was eigentlich eine authentische Altstadt ausmacht. Anstatt mich in Details zu verlieren, geht es mir darum, den größeren Zusammenhang zu zeigen. Warum ist etwas passiert? Warum in diesem Moment? Wozu hat das geführt? Ganze Ortschaften verschwinden, vor allem bis zum Mittelalter. Danach geht es zunehmend um Ortsteile, die sich verändern oder Gebäude, die abgerissen werden. Aber auch im 20. Jahrhundert sind komplette Siedlungen dem Erdboden gleichgemacht worden, allerdings immer geplant. Jasau musste aus politischen Gründen weichen, die deutsch-deutsche Grenze war zu nah. Bräunsdorf aus wirtschaftlichen, die Kohle lag unter dem Dorf. Bei Diepensee waren es logistische Gründe, weil der Berliner Flughafen erweitert werden musste. Obwohl die Orte sehr unterschiedlich sind, gibt es Gemeinsamkeiten. Oft findet man gar keine Spuren vom Dorfleben selbst, sondern Überreste von Friedhöfen, den Orten der Toten. Ich habe beschlossen, auch über diese zu schreiben. Denn wo es einen Friedhof gegeben hat, kann eine Siedlung nicht weit gewesen sein, auch wenn man noch keine Hinweise von ihr gefunden hat. Auch anhand von Grabbeigaben aus vorchristlicher Zeit kann man sehr viel lernen über die Menschen, die einen Ort bevölkert haben. Von keltischen Orten kennt man kaum Namen, denn die Kelten haben keine Dokumente hinterlassen. Was wir über sie wissen, kommt meist von den Griechen und Römern, die die Kelten oder jede andere Kultur als die eigene zur Kategorie der Barbaren zählten. Auf das Hörensagen haben sich auch die Menschen im Mittelalter häufig verlassen. In jedem Städtchen scheint es damals Menschen gegeben zu haben, die über Gott lästerten, weshalb dieser Gott eine Katastrophe schickte und das Städtchen unterging. Ist eine Siedlung verschwunden, dann oft auch, weil die Steine der Häuser von den Menschen aus umliegenden Dörfern geholt und für die Errichtung anderer Gebäude verwendet wurden. Deshalb sind häufig nur Fundamente erhalten geblieben oder Schatten von Häusern, weil an dieser Stelle das Gras anders gewachsen, der Boden anders beschaffen ist. Entdeckt man hingegen besonders viele Überreste einer Siedlung, dann meist deshalb, weil sie unter Wasser stand und sich organisches Material unter Sauerstoffentzug nicht zersetzt hat. Und findet man besonders beeindruckendes Material, dann kann man sich fast sicher sein, dass Nazis aller Generationen die Städte als Beweis für irgendein Deutschtum genutzt haben, obwohl es das in der besagten Zeit noch gar nicht gegeben hat. Der älteste Ort, von dem ich erzähle, existierte 45 Millionen Jahre vor heute. Der jüngste verschwand 2008. Um ihre Geschichte zu recherchieren, musste ich mich mit volkskundlichen Mythen, wie bei Rungholt und dem Altenberg, mit Religionsgeschichte, wie bei der Judengasse und der St. Pauli-Kirche, mit historischen Dokumenten und archäologischen Funden beschäftigen. Jede Methode hat ihre Tücken. Man kann zum Beispiel, wenn es Überreste aus Holz gibt, deren Baumringe vergleichen, um eine Jahreszahl herauszufinden. Aber ein Baum kann, nachdem er gefällt wurde, noch jahrzehntelang herumliegen, bevor man aus ihm eine Grabkammer zimmert. Anhand der Zähne kann man feststellen, wo ein Mensch geboren und aufgewachsen ist, aber nicht, wohin es ihn als Erwachsenen getrieben hat. Je nachdem, wer ein Ereignis niedergeschrieben hat, wird man eher die eine oder die andere Seite eines Streits geschildert bekommen. Wir stellen uns Geschichte gern als etwas Geradliniges vor, aber Dinge geschehen gleichzeitig. Manche Entwicklungen werden weitergetragen, andere nicht. Viele Ereignisse hinterlassen gar keine Spuren. Manchmal spült eine Flut alles hinfort. Oder ein Krieg macht die letzten Chancen auf Erkenntnis zunichte. Ich habe deshalb noch nie so viel über das geschrieben, was man nicht weiß, was man vermutet, was man sich erzählt, worüber es plausible Thesen gibt oder wo es schwerfällt, andere Thesen als die zu entwickeln, die gängigen Vorstellungen folgen. Im Grunde ist jede Geschichte in diesem Hörbuch eine Detektivgeschichte. Es geht dabei immer um einen Ort, der verschwunden ist, manchmal um die Menschen, die ihn wieder entdeckt haben, viel häufiger aber um das, was sie dabei gefunden haben. Beginnen wir mit der Spurensuche.